Wien 9, Grünentorgasse 19. Wohnung von Anna, Bertha und Fanny Hirsch. Die Tanten. Die Familie Hirsch stammt aus dem kleinen Dorf Maschau in Böhmen. Mein Großvater Ernst war das jüngste von den 12 Kindern seiner Eltern Isaac und Aloysia, von denen 6 schon als Kleinkinder starben. Um die Jahrhundertwende, nach Isaacs Tod, übersiedelte Aloysia mit ihren Kindern nach Wien und lebte bis zu ihrem Tod in der Grünen Torgasse 19. Die Schwestern meines Großvaters, die nie geheiratet hatten, bis auf Bertha, die geschieden war, wohnten in derselben Wohnung, bis sie von den Nazis deportiert und ermordet wurden. Die erste war Bertha, die am 12.03.1941 nach Łagów-Opatów deportiert wurde. Anna, die Älteste, und Fanny wurden am 26.01.1942 nach Riga deportiert. Eine weitere Schwester, Rosa, entging der Deportation. Sie starb 1940 in Wien. Meine verstorbene Mutter, die erst im Dezember 1939 mit der Jugend Aliyah entkam, liebte ihre Tanten sehr und erwähnte sie oft. Sie sprach von ihnen als »die Tanten«. Sie waren auch wesentlich an ihrer Erziehung beteiligt, denn ihre Mutter ging arbeiten, um die Familie zu erhalten. Ich erinnere mich besonders an ihre Geschichte von der Kristallnacht, die sie jedes Jahr am 10. November wiederholte. Sie erzählte, wie die Wohnung durchwühlt wurde und wie man die verängstigten Tanten beschuldigte, eine Waffe im Haus zu haben. Ein Bajonett, das mein Großvater als Erinnerungsstück aus dem Ersten Weltkrieg mitgebracht hatte und das bei dieser Gelegenheit beschlagnahmt wurde. Sie sprach auch von der Synagoge gegenüber, wie die Nazis sie anzündeten und wie ihre Kuppel durch das Feuer einstürzte. Mögen diese Steine vor ihrem Haus an diese drei unschuldigen Frauen erinnern. Ariel Avriel Schäffer.